Guten Tag, mein Name ist Dr. Kara. Ich bin auf dieser Station als erster Arzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Bitte sagen Sie mir Bescheid oder fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Ja. Okay. Darf ich Ihren Namen erfahren, bitte? Ja, ich heiße Röckemann. Röckemann. Vorname Petra. Petra. Könnten Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? Ja, der Nachname ist R, dann Ö, C, K, E, M, A, N, N. Röckemann. Röckemann. Und Nachname? Das ist der Nachname, Röcke. Ah, der Vorname ist Petra. P-E-T-R-A. Petra. Okay. Dankeschön. Herr Röckemann. Frau Röckemann. Ah, Frau Röcke. Petra ist eine Frau. Ja, ja. Frau Röckemann. Röckemann. Jetzt möchte ich ganz schnell allgemeine Fragen stellen. Ja. Wie alt sind Sie? 64. Und wann sind Sie genau geboren? Am 3. Januar 1958. Und wie groß sind Sie? 1,66 Meter. Und wie schwer sind Sie? 60 Kilo. Okay. Frau Rössermann, was für Beschwerden haben Sie im Moment? Ja, ich habe ziemlich starke Bauchschmerzen seit einem Tag. Und die werden immer schlimmer. Können Sie die Schmerzen genauer beschreiben? Ja, die begannen so in der Mitte vom Bauch, so um den Bauchnabel herum. Aber jetzt sind sie ein bisschen mehr im rechten Bauch. Ein bisschen so zwischen dem Rippenbogen und da so rechts rüber ziehen sie. Aber sind auch immer noch in der Mitte, aber mehr rechts. Ja, okay. Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie wieder weg? Na, die kommen und gehen so, die sind so wellenförmig. Okay. Haben die Schmerzen plötzlich begonnen? Ja, die fingen langsam an. Das war nicht plötzlich, langsam, aber sie wurden dann immer schlimmer. Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? 1 ist sehr leicht und 10 ist sehr stark. Ja, oh, ich würde sagen, die sind ja so wellenförmig. Wenn die Welle vorbei ist, vielleicht 5, aber wenn der Schmerz richtig kommt, würde ich sagen bis 8. 5 bis 8. Ja. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Nee, die sind im Bauch. Im Bauch, okay. Gibt es Faktoren, die die Schmerzen lindern oder verstärken? Ob sie sich verstärken durch irgendetwas? Ja, gibt es Faktoren, die die Schmerzen lindern oder verstärken? Also wenn ich auf den Bauch draufdrücke, tut es mehr weh. Das ist schlimmer. Und ich setze mich immer gern so ein bisschen so vorn gebeugt hin oder ich lege mich aufs Sofa. Dann ist es am besten. Okay. Frau Rosemann, sind Sie übel? Ja, ist Ihnen übel? Ja. Hier ist übel. Das nimmt auch zu, das wird schlimmer mit der Übelkeit und ich habe auch etwas so Brechreiz, aber ich habe noch nicht erbrochen. Noch nicht, okay. Frau Rosemann, hatten Sie so etwas schon einmal, früher schon So, einmal? sowas habe ich noch nie gehabt. Rosemann, haben Sie gestern etwas Auffälliges gegessen? Nee, ich habe in den letzten Wochen sowieso nicht so einen guten Appetit. Also ich kann nicht mehr so viel essen. Aber ich habe nichts Auffälliges gegessen, nee. Seit letzter Woche haben Sie schlechte Appetit, ich Ja, verstehe. schon einige Wochen. Schon einige Wochen. Okay. Ja. Okay. Und haben Sie Fieber, Frau Rosemann? Ich habe jetzt nicht gemessen, aber ich glaube, ich habe kein Fieber. Haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Eher Verstopfung. Ich kann in den letzten Tagen, sonst kann ich immer jeden Tag habe ich immer Stuhlgang, aber seit 2 Tagen habe ich keinen Stuhlgang mehr. Mhm. Haben Sie Schüttelfrost oder Nachschweiß? Nee, Schüttelfrost habe ich nicht. Manchmal schwitze ich nachts etwas, aber das ist jetzt, habe ich immer schon etwas gehabt. Das ist jetzt nichts Neues, nichts Besonderes. Okay. Schlafen Sie gut? Haben Sie Probleme beim Schlafen? Beim Schlafen? Ja. Nein, eigentlich nicht. Sonst kann ich ganz gut schlafen. Nur jetzt seit gestern nicht, seitdem ich die Bauchschmerzen habe. Da war die letzte Nacht nicht so gut. Okay. Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit ungewollt verändert? Ja, ich habe abgenommen. Ich habe so 5 Kilo abgenommen in 2 Monaten. Mhm. Okay. Haben Sie noch weitere Symptome oder Beschwerden bemerkt? Nee, jetzt tut das gerade wieder so stark weh. Jetzt kommt wieder so eine Welle, wo es gar nicht so gut ist. Aber das geht gleich wieder vorbei, wird gleich wieder etwas besser. Aber sonst habe ich nichts bemerkt. Aber wie gesagt, ich kann nicht so gut mehr auf Toilette gehen. Und der Stuhlgang, der war auch immer so nicht mehr so richtig und war auch immer so ein bisschen Schleim dabei. Haben Sie Blut im Stuhl bemerkt? Habe ich nicht bemerkt, nee. Ja, haben Sie in letzter Zeit waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein. Nein. Nee. Bei Haben Corona, Sie eine Reise gemacht? wegen Corona war ich immer zu Hause. Okay. Und jetzt möchte ich einige Fragen zu Ihrer Vorgeschichte stellen. Ja. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen, Frau Rosemann? Ja, ich habe hohen Blutdruck seit 10 Jahren und da nehme ich ein Medikament, aber ich nehme nur eine Tablette. Welche Tablette nehmen Sie? Da steht drauf Candesartan 8. Da muss ich morgens eine Tablette nehmen. 8 Milligramm, nur Ja, morgens. da steht drauf 8 mg. Aha, okay. Und morgens, oder? Morgens, ja. Haben Sie noch andere chronische Erkrankungen? Nee, Oder sonst geht's mir eigentlich gut. hatten Sie in der Vergangenheit schwere oder bösartige Erkrankungen? Nee, nee. Nehmen Sie noch andere Medikamente ein? Nein, nein, nur diese Tablette für den Blutdruck. Okay. Haben Sie gegen aktuelle Schmerzen Medikamente eingenommen? Nein, habe ich bisher noch nicht gemacht. Okay. Und Frau Rösemann, wurden Sie schon einmal operiert? Nein, nach einer Schwangerschaft hatte ich mal eine Ausschabung. Das ist aber schon 30 Jahre her. Sonst habe ich bisher keine Operation gehabt. Nach einer Schwangerschaft. Nach der Schwangerschaft. Ich habe drei Kinder, die sind 36, 33 und 30. Und nach dem letzten Kind hatte ich eine Ausschabung, eine Gebärmutter. Könnten Sie wiederholen, was haben Sie nach einer Schwangerschaft gehabt? Eine Ausschabung. Ausschalten. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das im Fachbegriff heißt, Ausschabung. Da wurde aus der Gebärmutter wurde etwas Gewebe entnommen. Okay. Frau Rosemann, haben Sie Allergien? Nein. Nee. Okay. Oder Unverträglichkeiten? Ich vertrage alles, kann alles essen sonst, bis auf den Appetit, der jetzt in letzter Zeit etwas schlechter geworden ist. Wie ist Ihr Impfstatus, Frau Rosemann? Impfstatus? Ja. Was meinen Sie jetzt? Welche Impfung? Haben Sie alle Impfungen gegen Kindererkrankungen bekommen? Also, ich habe Impfungen gegen Wundstarrkrampf bekommen, Diphtherie und Keuchhusten. Das habe ich beim Hausarzt gekriegt und die Grippeimpfung gemacht und habe auch schon drei Impfungen gegen Corona. Gut. Und rauchen Sie Zigaretten? Ja, ich rauche so 10 Zigaretten am Tag. Das auch schon seit 40 Jahren. 40 Jahre. Okay, und trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke abends zum Abendbrot, trinke ich in der Regel ein Glas Wein. Jeden Abend. Ja. Okay, ich muss auch diese Frage stellen. Nehmen Sie bitte nicht persönlich. Nehmen Sie Drogen? Nein, Drogen nehme ich nicht. Okay. Und gibt es in Ihrer nahen Verwandtschaft schwere oder chronische Erkrankungen? Ich meine Vater, Mutter und Also ich habe Geschwister. keine Geschwister, meine Kinder sind gesund, meine Mutter ist mit 60 Jahren gestorben am Darmkrebs und mein Vater ist gestorben, da war er 78, da hat er einen Herzinfarkt. Sie haben ein Leid. Und Frau Wundermann, was ist Ihr Beruf? Ich bin jetzt seit einem halben Jahr bin ich jetzt in Rente. Ich war vorher Busfahrerin, habe einen Linienbus gefahren hier in der Stadt. Jetzt sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Mein Mann lebt und ist gesund. Und le Unser leben Sie zusammen? Ja. Okay. Ich habe drei Kinder, wie gesagt. Ja, sonst ist eigentlich alles gut, bis auf jetzt meine Schmerzen. Okay, Frau Lutzemann, jetzt bin ich fertig. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten? Was kann das sein? Das macht mir Sorge, was das, diese Bauchschmerzen. Was denken Sie? Ich verstehe, Lutzemann, Sie sich Sorgen machen, aber wir müssen erstmal ein paar Untersuchungen machen. Ja. Dann besprechen wir alles in Ruhe, okay? Ja. Okay. Gut. Alles klar. Dann machen Sie wieder 5 Minuten. Okay. Okay. Bis gleich. Geht es? Ja. Okay. Einen guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen über eine Patientin berichten. Haben Sie kurz Zeit? Ja, habe ich. Dankeschön. Die Patientin heißt Petra Rosemann, 64 Jahre alt, 166 cm groß, 60 Kilogramm schwer. Die Patientin stellte sich bei uns wegen wellenförmiger Bauchschmerzen seit gestern vor. Ja. Die Schmerzen am Anfang, die Schmerzen seien am Anfang Bauchmitte, in der Bauchmitte, aber im Laufe der Zeit hätten in die rechten Unterbauch gezogen. Ja. Und die Schmerzen seien langsam aufgetreten. Die Schmerzintensität liege bei 5 bis 8. Die Schmerzen würden nicht ausstrahlen. Okay. Die Patientin berichtete, dass die Schmerzen beim Vorlegen besser seien. Außerdem klagte sie über Nausea. Die Frage nach Vomitus wurde verneint Ja. und sie habe keine Fieber und Schüttelfrost. Die vegetative Anamnese ergab Obstipation seit 2 Tagen, Inappetenz seit einigen Wochen Ja. und Gewichtsverlust Ja. von 5 Kilogramm innerhalb 2 Monaten. Okay. Sie leidet an arterieller Hypertonie seit 10 Jahren. Dagegen nehme sie Candesartan 8 Milligramm morgens. Ja. An Voroperationen nach einer Schwangerschaft vor 3 Jahren Ausscheidung Vor 30 Jahren, 30, ja, Entschuldigung, 30 Jahren an Ausscheidung. eine Ausschabung ist eine Abrasio. Abrasio. Ja? Abrasio. Bekannt. Sie habe keine Allergien. Die Impfstatus sei vollständig. Sie rauche 10 Zigaretten am Tag seit 40 Jahren. Trinke ein Glas Bier am Tag. Wein, ein Glas Wein. Wein. Wein. am Tag, jeden Abend. Und Drogenkonsum wurde verneint. Ja. In der Familienanalyse. Ist die Patientin noch berufstätig? Nein, sie ist Rentnerin, sie sei Okay. Rentnerin. Okay. Davor arbeitete er als Busfahrerin. Okay. Wann war der letzte Stuhlgang? Das habe ich eben nicht verstanden. Wann hatte die Patientin den letzten Stuhlgang? Nächster Stuhlgang war vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen. Ja. Aha. Ist das normal bei der Patientin? Hat sie immer alle 2 Tage nur Stuhlgang oder ist das ungewöhnlich? Die Patientin hat gesagt, das ist anormal. Ja, genau. Hat wahrscheinlich sonst jeden Tag Stuhlgang und jetzt ist der Stuhlgang weg. Okay. Ja. Und was denken Sie, Herr Kollege, was könnte das sein? Die bisherigen anästhetischen Angaben deuten am ehesten auf Appendizitis hin. Aber wir müssen als Differentialdiagnose kommen, Divertikulitis oder Kolonkarzinom auch in Betracht. Ja, besonders vor dem Hintergrund einer Gewichtsabnahme. Ja. Sie sagten doch 5 Kilo Gewichtsabnahme, spricht nicht unbedingt für eine Appendizitis, wahrscheinlich doch eher vielleicht Richtung Kolonprozess. Mal wir jetzt doch eventuell Hinweise auf einen Subilius oder Ilius haben. Seit 2 Tagen kein Stuhlgang, wellenförmiger Schmerz und Gewichtsabnahme. Muss man Ja. fast dran denken. Richtig. Gut. Und was würden Sie noch differenzialdiagnostisch sagen? Also einmal, ich denke Richtung Kolonprozess, Kolon oder Ja. stenosierender Prozess im Kolon. Es kann ja auch ein entzündlicher Prozess sein, das kann durchaus sein. Appendizitis. Wellenförmige, ja. Die Patientin ist alt, aber vielleicht Crohn oder wie habe ich gesagt, ja, Kolonkarzinom. Ja. Eventuell muss man noch dran denken an einen Prozess der rechten Adnexe, Ovarialprozess, eventuell. Ja, richtig. Aber es ist, glaube ich, von der Wahrscheinlichkeit her vielleicht nicht so gut. Hatte die Patientin schon Vorsorgeuntersuchungen, wissen Sie das? Hat sie schon mal eine Koloskopie gehabt, eine Darmspiegelung? Nein, Nee. ich Okay. weiß nicht, ja. Ich Okay. musste fragen. In welche Richtung wollen Sie jetzt die Untersuchungen machen? Was für eine Diagnosestrategie haben Sie vorzuschlagen? Erstmal, muss ich körperlich untersuchen, Okay. danach Blut abnehmen und Entzündungsparameter kontrolliert überprüfen. Dann Nieren und Leberwerte überprüfen. Dann Ultraschalluntersuchung ist erforderlich aus meiner Sicht. Ja, also körperliche Untersuchung einschließlich rektaler Untersuchung. Ja, Ja, aha. wichtig, ganz wichtig bei dem klinischen Bild, nicht? Richtung Ilius zu gucken, ist die rektale Ampulle leer? Ist da Koloskopie, Sie meinen Sie? genau, dann Sonografie des Abdomens, Laboruntersuchung, zu gucken, wie die Entzündungszeichen sind, ob sie Leukozyten hat, ob sie eine Anämie hat. Ja. Eventuell schon, weil eine wichtige Leitplanke ist, glaube ich, schon die Vorgeschichte mit der Gewichtsabnahme. Und sie hat, glaube ich, auch weniger Appetit gehabt, haben Sie berichtet. Und gibt es in der Familie eine Auffälligkeit, familiäre Vorgeschichten? Gibt es dort Karzinome im Kolonbereich? Ja, die Mutter sei an Kolonkarzinom gestorben. In welchem Alter, wissen Sie das? 60 Jahre alt. Oh ja, da muss man schon mal dran denken, dass das Ja. durchaus eine gewisse Risikokonstellation ist im familiären Bereich. Genetische Veranlagung Ja. kann sein. Okay. Ja, also ich denke, wie gesagt, Appendizitis würde ich jetzt als erstes nicht so dran denken, sondern eher vor der Vorgeschichte, so wie der Schmerz anfing, natürlich auch eine Appendizitis. Ja. Aber dann dieser stark wellenförmige Schmerz mit Gewichtsabnahme in den letzten Wochen Ja. würde ich in erster Linie. Gewichtsabnahme, ich habe gedacht, wenig. Ja. Ja, aber 5 Kilo, Ja. weil in dem Alter legen ja die meisten Menschen leider etwas an Gewicht immer Kann zu. gefährlich sein, ja. Da ist schon 5 Kilo Gewichtsabnahme, die sich die Patientin nicht so unbedingt erklären kann. Müsste sie sonst fragen, haben Sie eine spezielle Diät eingehalten? Wollten Sie Gewicht abnehmen? Dann ist das vielleicht noch was anderes, dass sie sagt, ich habe jetzt seit 2 Monaten eine Diät, wo ich Gewicht abnehmen will. Aber 5 Kilo sind da schon bedenkenswert. Ne? Gut. Mir kam es bewusst darauf an, dass Sie unterscheiden. Ich habe gesagt, ich heiße, sind wir noch da? Ja. Röckemann, der Name Röckemann, ist gut, dass Sie gesagt haben, bitte buchstabieren. Und ich habe extra gesagt, Petra, wenn ich natürlich vor Ihnen sitze. Und ich bin eine Frau, Petra und Peter. Peter ist ein männlicher Vorname Aha, ja. in Deutschland und Petra ein weiblicher Vorname. Nein, okay. Da war ich jetzt etwas gemein zu Ihnen. Entschuldigen Sie. Ja. Ja, aber wir wollen ja auch die Prüfung etwas simulieren. Ja, richtig, danke schön. Gut. Ja, sonst finde ich, haben Sie das sehr ruhig und systematisch gemacht. Und ja, ich denke, das ist schon für Sie, denke ich, auch ein gutes Training. Wann haben Sie Prüfung? Am Montag. Am Montag, ja. Ja. Wissen Sie denn, wie es letzte Woche gelaufen ist beim letzten Treffen Ja, mit der Prüfung? Sie haben bestanden. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Ja, hallo Heike.